Piercings und anderer Körperschmuck deuten tendenziell auf eine progressive Gesinnung hin, weil sie Offenheit und Individualismus anzeigen und Mittel der Selbstdarstellung sind. Hat man vor einigen Jahrzehnten Tätowierungen noch mit Seeleuten oder Gefängnisinsassen verbunden, sind sie allmählich gesellschaftlich etabliert. Allerdings immer noch selten im konservativen Bürgertum und in traditionellen Institutionen. So dürfen in Bayern zum Beispiel Polizisten kein Tattoo am Unterarm tragen, weil sonst die Wahrung des äußeren Erscheinungsbildes in Gefahr sei. Natürlich haben Menschen viele Gründe zu konsumieren, sich zu kleiden und an ihrem Körper zu arbeiten. Und sie wollen damit viele verschiedene Signale senden. Ein bisher vernachlässigter Aspekt ist dabei der Ausdruck der eigenen moralischen und politischen Gesinnung. Emotionale Neigungen spielen auch dann eine Rolle, wenn Politik uns einhüllt oder unter die Haut geht. Kurz gefasst: Mode, Stil und ästhetische Vorlieben sind vielfach symbolisch kodiert und können daher mehrdeutige Signale senden. Konsumgüter spiegeln immer auch unsere emotionalen Neigungen wider und drücken damit unsere politische Haltung und unsere moralische Identität aus. So entsprechen Haustiere dem emotionalen Profil der politischen Lager. Progressive mögen freiheitsliebende Katzen, konservative treue und gehorsame Hunde. In der Politik kann jede Kleidung zum Stammessymbol werden, was sich besonders deutlich im Wahlkampf zeigt. Progressive Mode ist tierschützend, Fairtrade, informell und individualistisch. Außerdem gibt sie sich antiautoritär und unterläuft Reinheitsvorstellungen, indem sie Ironie und Antischönheit betont. Konservative Mode hingegen streicht Status, Sauberkeit, Tradition und Kontrolle heraus. Auch der menschliche Körper kann Offenheit und Autonomie oder aber Status und Reinheit repräsentieren.